In der Freimaurerei erkannte das Judentum gar bald ein vorzügliches Instrument zur Verfolgung seiner Weltmachtziele. Die freimaurerische Lehre von der unbeschränkten Freiheit des Einzelmenschen erschien dem Juden als die geeignete Macht, die seine Ansprüche auf die Weltherrschaft fördern konnte. Die Logenlehre von der Gleichheit und Brüderlichkeit stärkte ihm die Hoffnung auf Gleichstellung mit den Gastvölkern, aber auch auf das schon immer von ihm erstrebte allgemeine Rassenchaos und so auf Verwirklichung seiner Weltherrschaft. Durch die Freimaurerei hat das Judentum schon seit Mitte des 18. Jahrhunderts in der nichtjüdischen Welt nationale und völkische Gebundenheit zu sprengen, religiöse und staatliche Autorität zu zerbrechen und die Völker in ihrer Lebensordnung zu zersetzen gesucht, denn immer stärker trat der Jude in den Logen hervor und beherrschte sie schließlich ganz. In erster Linie waren es die romanischen Logen, die unter dem Einfluss des Judentums politisches Denken in den Vordergrund stellten und sich zu Trägern aktiver Politik machten. Später traten aber die politischen Bestrebungen in den Logen aller Länder immer mehr hervor. Die menschheitsbeglückenden Ideen sowie gesellschaftlicher Ehrgeiz führten schließlich dazu, dass es zum guten Ton der Angehörigen der höheren Schichten gehörte, Mitglieder der Freimaurerloge zu sein. So kam es, dass die Freimaurer bald fast alle führenden Männer in Politik und Wirtschaft, Könige und Fürsten in sich vereinigte. Ein besseres Instrument konnte das Judentum nicht finden. Nach der Zahl der Grade gliedert sich die Freimaurerei in die Johannes- und die Hochgradmaurerei. Alle Logen der Welt führen die drei Johannesgrade, Lehrling, Geselle, Meister. Über der Johannesmaurerei steht die Hochgradmaurerei, die bis zum 33. Grad geht. Die Hochgradfreimaurer sind die eigentlichen Träger der freimaurerischen Weltpolitik. Die Vertretung der Hochgradlogen ist in jedem Lande der oberste Rat. Diese Vertretungen der Hochgradlogen aller Länder sind wiederum zentral von einer Stelle aus geleitet, die in jüdischen Händen liegt. Der rein jüdische B'nai B'rith Orden ist aufs engste mit der obersten Geheimzentrale verbunden. Die Verbindung zwischen Johannesloge und Oberstem Rat sind dadurch zu einer ganz engen geworden, dass Mitglieder der Hochgrade zugleich den Johanneslogen angehören. Hier haben sie, unerkannt in ihrer Eigenschaft als Hochgradmaurer, die führenden Stellen inne und leiten die Brüder der unteren Grade in ihrem Sinne, ohne dass diese eine Ahnung davon haben. Eine raffinierte, einzig dastehende Organisation, die es den mit 60-70% in den Hochgraden vertretenen Juden ermöglicht, die Freimaurerei nach ihren Wünschen zu lenken. Das Brauchtum, das Ritual der Freimaurerei, wurde unter dem Einfluss des Judentums stets weiter ausgestaltet und ist heute fast rein jüdisch. Die Freimaurerei baut in ihren kultischen Handlungen am zukünftigen Welttempel Salomos, nennt sogar ihren Großmeister Stellvertreter Salomos und hat fast alles, was mit dem biblischen Tempel Salomos zusammenhängt, als Symbol übernommen. Passworte, Erkennungszeichen, Bildzeichen und das Hauptstück des Rituals, die Hiramslegende, entstammen restlos dem Judentum. So kann man die Freimaurerei eine völlig jüdische Einrichtung nennen. Die Weltfreimaurerei betont der Öffentlichkeit gegenüber stets mit Nachdruck, dass sie sich jeder politischen Tätigkeit enthalte und nur sittliche Ziele verfolge. Es gibt indes seit Gründung der Logen kaum eine politische Bewegung, bei der nicht Freimaurer die treibenden Kräfte und ausführenden Organe gewesen wären. Aus den Konstitutionen ergab sich für die Loge das Recht, ja die Pflicht, Revolutionen zu fördern oder selbst hervorzurufen, wenn sie in die Ziele des angestrebten Weltstaates passten. Als Mittel dazu galten und gelten heute Bestechungen, Beschwörungen, Attentate und Meuchelmorde. Einer der führenden Freimaurer, Cartier Latente, gab auf dem 2. Internationalen Freimaurerkongress in Paris im Jahre 1900 unumwunden zu, dass das Hauptziel der Weltfreimaurerei sei, die Welt aus den Angeln zu heben. Als Endziel bezeichnete er die Errichtung der Weltrepublik. Fast alle Revolutionen, die seit Gründung der Logen Völker und Staaten erschüttert haben, sind das Werk der Freimaurerei gewesen. Frankreich war das erste Land, in welchem sie einen Umsturz ganz nach ihrem Sinne durchführte, die Revolution von 1789. Es ist gewiss kein Zufall, dass in einem halben Jahrhundert von 1740 bis 1790 die Freimaurer den französischen Staat mit etwa 700 Logen überzogen, die sich zu Stützpunkten der revolutionären Idee entwickelten. Es war auch kein Zufall, dass die geistigen Wegbereiter der Revolution Montesquieu, Diderot, Condorcet, Voltaire, Mirabeau, Danton und Robespierre sämtlich der Freimaurerei angehörten. Kein Zufall, dass das System des damaligen blutigen Terrors und die Hinrichtung des Königspaares im Palast des Großmeisters Philipp von Orléans beschlossen wurden. Der Nutznießer war, wie auch bei allen späteren Revolutionen, das Judentum. Es hatte durch die blutige Revolution die nordischen Führerschichten zum großen Teil ausgerottet, an deren Stelle war es selbst mit seinen Helfershelfern getreten. Eine neue Provinz hatte es in sein Weltreich eingebaut. Das bedeutete für das Judentum insofern einen ungeheuren Erfolg, als die Gedanken der französischen Revolution mit der Lehre von der Gleichheit alles dessen, was Menschenantlitz trägt, auf die anderen Völker Europas, ja auf die ganze Welt übergriffen und überall ihre verheerende Wirkung ausübten. Die Freimaurerei gab unumwunden zu, dass die französische Revolution ihr Werk war. Der 14. Juli, der Tag des Bastille-Sturms, wurde zum Feiertag der Weltloge erklärt. Alle Revolutionen in Südamerika, Portugal, Ungarn, Russland, Spanien, auch die letzte spanische Revolution und vor allem die Revolte vom Jahre 1918 waren fast ausschließlich das Werk der Weltfreimaurerei, inspiriert vom Weltjudentum.